moyenne. Moyenne. Alors, je serais comptable, oui. Tout est en ordre. Moyenne. In the course of our lessons, we have repeatedly mentioned the famous N rule, which affects practically everything in Luxembourgish. The N at the end of a word is maintained before the vowels and before five consonants: D, T, H, N, Z. It is also maintained at the end of a sentence and before a comma. In other words, each time you make a short break before continuing. Before the rest of the consonants, the N is dropped. All this is not complicated, but unless you quickly develop an ear for it or the kind of reflexes one has with one's mother tongue, you will find it hard enough to remember all the times you actually have to drop the N. Let's look at this in practice, beginning with the verbs. Ich hieße Anna, but ich hieße Paul. Ich fuhre am Start, but ich fuhre mam Zug. I go by train. Ich komme aus Frankreich, but ich komme von Paris. The same applies to the auxiliaries. Ich bin Doktor, but ich bin Schreiner, a carpenter. Ich bin Informatiker, but ich bin Metzler, a butcher. Ich habe ein Auto, but ich habe Kopfweh, a headache. Ich habe zwei Katzen, two cats, but ich habe Probleme, I have problems. With a definite article we get, ich bin de Paul, ich bin den Albert. And with the indefinite article, ich schon ein Haus, a Buch, a book, ein Auto, a Velo, a bike. You also have to apply the N rule to the personal pronoun hien. Hien als Professor für Beruf. Hier wohnt zu Beteburg. Hier schafft an der Stadt. Hien as fu Paris. And even the prepositions make no exception. Ich sie von Esch. Ich sie fu Beteburg. Ich sin an engem Park, a park. Ich sin am mengem Gart, in my garden. Ich wohnen an Deutschland. Ich wohnen a Frankreich. Let's look once more at one of our recent dialogues, the scene at the market, and see how the N rule affects everyday conversations. Bonjour, du hast schön Orangen haut. Schön Orangen? Here the N rule affects the adjective, which keeps its N before the vowel O of Orangen, and the plural ending of the noun, which keeps its N before the H of haut. Du hast schön Orangen haut. Ja, sie sind aus Spanien. Ich brauche auch noch ein Chou-fleur. Die kostet 47 Franken. Mach mir auch ein Kilo Bananen. Und dann noch ein Pond Kisten und ein Pond Rotrauben. The word dann, then, D-A-N-N, loses both its N's to become simply da, if the consonant following it demands it. Und da kriege ich auch noch ein Pond Kisten. Sos nach etwas? Nee, merci, da das alles. Das mich zu summen 286 Franken. Hei sin 2000 Franken. Hu dir keng Münz? Nein, ich hu gur keng. E Moment, ich frohe mein Nopa. So, hei sin Münz. Avar, an a schöne Weekend. Now let's try to apply this new knowledge to another shopping situation and learn a few more words as we go along. U wiem as it, wann ich glift? Whose turn is it, please? Ich mengen, das un ihrsch, madame. I think it's your turn, madam. Ja, das un mir. Yes, it's my turn. Wat soll it sein? What would you like to have? Ich hätt gär a Brot vom Pond. I would like to have a pound of bread. An ein half dose Briedersche. And half a dozen bread rolls. As dat alles? That's all? Nein, ich will auch nach a paar Kichelsche. No, I would also like some fancy cakes. Now for the ends or the absence in this bit of dialogue. U wiem aset, das un ich, u mir. Ich mengen, komma, das un ich. Ich hätt ge ö Brot vom Pond. An ein half dose Briedersche. Ist das alles? Nein, komma, ich schulden auch nach ö pur Kichelsche.